Deutschlandfunk Nova. Update. Die Premierministerin hat sie lange vor sich hergeschoben, um Druck aufzubauen. Heute Abend dann zwischen 20 und 21 Uhr ist es soweit. Das britische Unterhaus stimmt über den Brexit-Deal ab. Den Deal, den Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Was dabei wahrscheinlich rauskommen wird, darüber sprechen und berichten wir hier noch im Update. Vorher wollen wir uns aber um dieses britische Parlament, also genauer das House of Commons, das Unterhaus, kümmern und uns das genauer anschauen. Da gibt es nämlich ziemlich verrückte und altmodische Regeln und Rituale, die so wirken, als wären die Briten noch im 17. oder 18. Jahrhundert stecken geblieben. Und es wird oft extrem laut. Which we wouldn't have if we listened to the muttering idiot sitting opposite me. Muttering Idiot hatte David Cameron da mal zu einem anderen Abgeordneten gesagt. Murmelnder Idiot. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team hat heute mit einer britischen Parlamentarierin über diese seltsamen Dinge und diesen seltsamen Stil im Unterhaus gesprochen. Was für skurrile Regeln und Dinge gibt's denn da zum Beispiel? Ja, also das geht schon los, wenn du als Abgeordneter ankommst im Unterhaus. Da gibt es dann eine Garderobe für die Politiker. Jeder hat einen eigenen Bügel für seine Jacke oder für seinen Mantel. Und an diesem Bügel ist aber noch was dran, nämlich ein kleines rosafarbenes Schleifchen. Und wofür das da ist, hat mir heute Vera Hobhouse erklärt. Die sitzt für die Liberalen im Unterhaus. Für das Schwert. Wenn man das Schwert mitbringt, dass man das dann auf den Bügel hängt, das Schwert, und nicht mit in den Plenarsaal bringt, weil man sonst sich ja mit dem Schwert aufeinander zugehen kann. So, also mein Schwert habe ich dann also an meiner Garderobe an einem rosanen Bändel aufgehängt. Wie geht's dann weiter? Vor jeder Sitzung im Unterhaus wird gebetet, also auch heute und gestern, als nochmal hier über den Brexit debattiert wurde und wird. Vorher immer ein Gebet, dazu kommt ein Geistlicher in den Saal, dann wird zusammen das Vaterunser gebetet, aber mit einer Besonderheit, alle Abgeordneten drehen sich zur Wand dabei beim Beten. Also die gucken so Richtung Wand und beten dann. Und als Vera Hobhouse das zum ersten Mal mitgemacht hat, war sie ziemlich überrascht, hat sie mir erzählt. Ja, warum drehen die sich zur Wand? Und die Erklärung ist, dass aus den Religionskriegen, aus der Zeit, wollten Leute nicht öffentlich zeigen oder nicht voreinander zeigen, wer sich bekreuzigt und wer sich nicht bekreuzigt. Und dann denke ich immer, naja, man kann doch aber in der Reihe entlang gucken und sehen, der bekreuzigt sich nicht. Also sieht da schon so einen kleinen Trick raus, wie es dann auch geht. Wenn dieses mehr oder weniger geheime Beten vorbei ist, dann wird aber danach umso lauter debattiert. So, und welche Regeln gibt es dafür für die Debatten? Wichtigste Regel ist, alles läuft über den Speaker. Der ist so ähnlich wie der Bundestagspräsident bei uns, also der leitet die Sitzung im Unterhaus. Und wenn du als Abgeordneter jetzt zum Beispiel jemandem anderen eine Frage stellen willst, dann sprichst du diesen anderen Politiker aber nie direkt an, sondern du fragst diesen Speaker und der leitet das dann weiter. Du darfst also nur den Speaker direkt ansprechen. Alle anderen Abgeordneten darfst du nur in der dritten Person höchstens ansprechen und so mit bestimmten Höflichkeitsformen, die dann vorgegeben sind. Also zum Beispiel sagst du dann The Honorable Gentleman oder Honorable Member of und so weiter. Mhm. Und dieser Speaker, der ist außerdem noch für die Ordnung zuständig. Wenn es dann zum Beispiel mal allzu laut wird in der Debatte, dann schreitet er ein mit dem Ruf Order. Order! Miss Order! Order! Order! Es geht auch noch eine Weile so weiter, ich habe es etwas abgekürzt. Ansonsten gilt zum Beispiel noch, Klatschen ist verboten, nicht erlaubt. Stattdessen wird eher reingerufen und sich beschwert, so wie gerade. Oder wenn du zustimmst, dann sagst du hear, hear, also hört, hört. Aber offenbar wird es ja wirklich ziemlich laut manchmal im Unterhaus. Ja, und Vera Hobhouse, die Abgeordnete der Liberalen, die hat mir erzählt, dass sie diese Lautstärke bei den Debatten zum Teil schon echt unerträglich findet. Auf dem Bildschirm kann man sich gar nicht vorstellen, wie irrsinnig laut das ist. Und ich finde das inzwischen schon schlimm. Wie so ein Kasper-Theater. Ja, nein, die Leute schreien sich nur an und zum Teil eben so laut, dass es in den Ohren schmerzt. Das also die zum Teil sehr lauten Debatten. Aber wie läuft eine Abstimmung ab im Unterhaus? Also zum Beispiel auch heute Abend die Abstimmung zum Brexit-Deal. Ja, auch ziemlich oldschool. Erstmal läuft das Ganze mündlich ab durch entweder Ei-Rufen, wenn du sagst, ja, ich bin dafür, oder durch No-Rufen für Nein, in diesem Fall dann für den Brexit-Deal. Dann gibt es aber oft noch so eine genauere Abstimmung, die läuft dann so, dass alle, die für Ja sind, in einen bestimmten Gang gehen müssen, neben der Parlamentskammer, gibt es verschiedene Gänge. Aha. Und alle, die für Nein sind, die gehen in den anderen Gang gegenüber und dann wird gezählt, wo mehr Leute stehen und ob dann eben Ja oder Nein gewonnen hat am Ende. Heute Abend zwischen 20 und 21 Uhr deutscher Zeit wird über den Brexit-Deal abgestimmt im britischen Unterhaus, in dem ziemlich seltsame Gepflogenheiten herrschen. Deutschlandfunk Nova. Update.